Das Ensemble Wangjaesan, das eine Tournee durch die lokalen Gebiete macht, trat vom 18. bis 20. November in der Stadt Songnim bzw. Nordfanghe mit großem Publikumserfolg auf. Dem Auftritt wohnten die Arbeiter und Funktionäre des Vereinigten Eisenhüttenwerkes Fanghe bei, die bei Eisen- und Stahlproduktion neuere Taten vollbringen.